Erst jetzt, als Chochis Stimme in der Erregung lauter wurde, konnte ich es wagen, mich unauffällig zurückzuziehen. Ich näherte mich von einer anderen Seite dem Versteck der Geschwister, und es gelang mir, Winnetou zu täuschen. Er lobte mich und sagte, ich könnte nun die Fährte eines Menschen nicht nur mit den Augen, sondern auch mit den Gedanken lesen. Am Abend desselben Tages brachte er mir einen fein gearbeiteten und schön verzierten Jagdanzug von weiß gegerbtem Leder. Chochi, meine Schwester bittet dich, diese Kleidung zu tragen. Du kannst diesen Anzug nehmen, denn ich habe ihn bestellt. Er ist ein Geschenk von Winnetou und nicht von seiner Schwester. Sie hat es nur für dich gefertigt. Ich werde diesen schönen Anzug sehr gerne tragen. Und morgen werde ich mich darin deiner Schwester präsentieren, mein lieber Bruder Winnetou. Chochi war sehr erfreut über mein Lob für ihre schöne Arbeit. Es zeigte sich, dass auch Sam Hawkins, Stone und Parker beschenkt worden waren. Und eines Tages kam der kleine Sam ebenfalls in einem neuen indianischen Lederanzug an und tat sehr würdevoll. Kennt ihr vielleicht den Mann, der jetzt vor euch steht? Oh, will sehen. Ja, das scheint wahrhaftig Sam Hawkins zu sein, wenn ich mich nicht irre. Yes, my lord, ihr irrt euch nicht. Erkennt ihr eure Bärenhaut wieder, die ihr mir geschenkt habt? Wer hat sie euch zu einem so kostbaren Sonntags-Nachmittags-Ausgehanzug zurechtgeschneidert, lieber Sam? Das hat die gute Kliunai getan. Kliunai heißt Mond. Ist es ein Mädchen oder eine Squaw? Beides. Oder vielmehr keins von beiden. Also Großmutter. Ach Unsinn, so alt ist sie nun wieder nicht. Sie ist die hinterlassene Squaw eines Apachen, der im letzten Kampf mit den Kiowas gefallen ist. Ah, und diese Witwe wollt ihr darüber trösten, was? Bin gar nicht so abgeneigt. Würde sogar eine Negerin heiraten, wenn sie nicht schwarz wäre. Warum auch nicht? Ein trautes Heim, das könnte mir schon gefallen. Und Kliunai hat ein so volles, rundes Gesicht. Gerade wie der Mond. Ich heirate sie, wenn ich mich nicht irre. Und wo steckt euer alter Anzug? Och, hab ihn weggeschmissen. Die Zeiten ändern sich und ein Kavalier muss mit der Mode gehen. Ihr seht das ein, Sir? Natürlich, Sam, natürlich. Vor allem dann, wenn er auf Freiersfüßen geht, wie ihr. So ist es, edler Sir. So ist es. Ist doch ein ganz ander Ding, diese neue Haut. Ich bin wie neu geboren, wenn ich mich nicht irre. Doch schon am nächsten Tag, ich sattelte gerade meinen Rotschimmel, um mit Winnetou auf Büffeljagd zu gehen, kam der kleine Mann wieder zu mir. Darf ich mit, Sir? Auf die Büffeljagd? Ihr jagt doch jetzt ein besseres Wild. Ja. Hält aber nicht stand. So? Ja. Und macht Ansprüche. Wieso? War wieder bei ihr. Da sagte sie, den Anzug hätte sie mir auf Befehl Winnetous nähen müssen. Also nicht aus Liebe? Scheint nicht so. Ihr nehmt mich also nicht mit? Ja, Winnetou will allein mit mir reiten. Und ihr würdet doch auch euren neuen Jagdrock dabei zu Schanden machen, Sam. Allerdings, das ist wahr. Meint ihr nicht, Sir, dass mein alter Rock doch viel zweckmäßiger war? Ja, sicher war er das, mein lieber Sim, aber leider habt ihr ihn ja weggeschmissen, wie ihr sagtet. Ja, aber dahin, wo ich ihn leichter wiederfinde, wenn ich mich nicht irre.